wieder von mir weichen müssen, wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein noch wieder von mir. Endlich, endlich wird ein Ort wieder von mir weichen müssen. Wieder von mir weichen müssen. Endlich wird mein noch wieder von mir weichen müssen. Da krieg ich in dem Herr Kraft, da hab ich Adels Eigenschaft, da fahr ich auch von dieser Erde und laufe Sondermann zu werden. Geschieht es heute noch. Endlich wird mein Jahr wieder von mir weichen müssen. Endlich wird mein Ort wieder von mir weichen müssen. Endlich wird mein Ort wieder von mir weichen müssen. Musik.